15. Kapitel Notwehr als Recht. Mit der Waffenniederlegung im November 1918 wurde eine Politik eingeleitet, die nach menschlicher Voraussicht langsam zur vollständigen Unterwerfung führen musste. Geschichtliche Beispiele ähnlicher Art zeigen, dass Völker, die erst ohne zwingendste Gründe die Waffen strecken, in der Folgezeit lieber die größten Demütigungen und Erpressungen hinnehmen, als durch einen erneuten Appell an die Gewalt eine Änderung ihres Schicksals zu versuchen. Dies ist menschlich erklärlich. Ein kluger Sieger wird seine Forderungen, wenn möglich, immer in Teilen dem Besiegten auferlegen. Das darf dann bei einem charakterlos gewordenen Volk, und dies ist ein jedes sich freiwillig unterwerfendes, damit rechnen, dass es in jeder dieser Einzelunterdrückungen keinen genügenden Grund mehr empfindet, um noch einmal zur Waffe zu greifen. Je mehr Erpressungen aber auf solche Art willig angenommen werden, umso ungerechtfertigter erscheint es dann den Menschen, wegen einer neuen, scheinbar einzelnen, aber allerdings immer wiederkehrenden Bedrückung sich endlich doch zur Wehr zu setzen, besonders wenn man alles zusammengerechnet ohnehin schon so viel mehr und größeres Unglück schweigend und duldend ertrug. Karthagos Untergang ist die schreckliche Darstellung einer solchen langsam selbstverschuldeten Hinrichtung eines Volkes. In seinen drei Bekenntnissen greift deshalb auch Clausewitz in unvergleichlicher Weise diesen Gedanken heraus und nagelt ihn fest für alle Zeiten, indem er spricht, dass der Schandfleck seiner eigenen Unterwerfung nie zu verwischen ist, dass dieser Gifttropfen in dem Blute eines Volkes in die Nachkommenschaft übergeht und die Kraft später Geschlechter lähmen und untergraben wird. Dass demgegenüber selbst der Untergang dieser Freiheit nach einem blutigen und ehrenvollen Kampf die Wiedergeburt eines Volkes sichert und der Kern des Lebens ist, aus dem einst ein neuer Baum die sichere Wurzel schlägt. Natürlich wird sich eine eher und charakterlos gewordene Nation um solche Lehre nicht kümmern, denn wer sie beherzigt, kann ja gar nicht so tief sinken, sondern es bricht nur zusammen, wer sie vergisst oder nicht mehr wissen will. Daher darf man bei den Trägern einer charakterlosen Unterwerfung nicht erwarten, dass sie plötzlich in sich gehen, um aufgrund der Vernunft und aller menschlichen Erfahrungen anders zu handeln als bisher. Im Gegenteil, diese werden jede solche Lehre weit von sich weisen, so lange bis entweder das Volk seinen Sklavenjoch endgültig gewohnt ist oder bis bessere Kräfte an die Oberfläche drängen, um dem verruchten Verderber die Gewalt aus den Händen zu schlagen. In ersterem Falle pflegen sich die Menschen gar nicht so schlecht zu fühlen, da sie von den klugen Siegern nicht selten das Amt der Sklavenaufseher übertragen erhalten, dass diese charakterlosen Naturen dann über ihr eigenes Volk auch meist unbarmherziger ausüben als irgendeine vom Feinde selbst hineingesetzte fremde Bestie. Die Entwicklung seit dem Jahre 1918 zeigt uns nun, dass in Deutschland die Hoffnung, durch freiwillige Unterwerfung die Gnade der Sieger gewinnen zu können, leider in verhängnisvollster Weise die politische Einsicht und das Handeln der breiten Masse bestimmt. Ich möchte deshalb den Wert auf die Betonung der breiten Masse legen, weil ich mich nicht zu der Überzeugung zu bekennen vermag, dass das Tun und Lassen der Führer unseres Volkes etwa dem gleichen verderblichen Irrwahn zuzuschreiben ist. Da die Leitung unserer Geschichte seit Kriegsende nunmehr ganz unverhüllt durch Juden besorgt wird, kann man wirklich nicht annehmen, dass nur fehlerhafte Erkenntnis die Ursache unseres Unglücks sind, sondern man muss im Gegenteil der Überzeugung sein, dass bewusste Absicht unser Volk zugrunde richtet. So wie man erst von diesem Gesichtspunkt aus den scheinbaren Wahnsinn der außenpolitischen Leitung unseres Volkes überprüft, enthüllt er sich als höchst raffinierte, eiskalte Logik im Dienste des jüdischen Welteroberungsgedankens und Kampfes. So erscheint es auch begreiflich, dass dieselbe Zeitspanne, die 1806 bis 1913 genügt hätte, um das gänzlich zusammengebrochene Preußen mit neuer Lebensenergie und Kampfentschlossenheit zu erfüllen, heute nicht nur ungenützt verstrichen ist, sondern im Gegenteil zu einer immer größeren Schwächung unseres Staates geführt hat. 7 Jahre nach dem November 1918 wurde der Vertrag von Locarno unterzeichnet. Der Hergang war dabei der oben schon angedeutete. So wie man einmal den schandbaren Waffenstillstand unterschrieben hatte, brachte man weder die Tatkraft noch den Mut auf, den sich später immer wiederholenden Unterdrückungsmaßnahmen der Gegner nun plötzlich Widerstand entgegenzusetzen. Diese aber waren zu klug, auf einmal zu viel zu fordern. Sie beschränkten ihre Erpressungen stets auf jenen Umfang, der ihrer eigenen Meinung und der unserer deutschen Führung nach augenblicklich noch so weit erträglich sein würde, dass eine Explosion der Volksstimmung dadurch nicht befürchtet zu werden brauchte. Je mehr aber an solchen einzelnen Diktaten unterschrieben und hinuntergewirkt worden war, umso weniger schien es gerechtfertigt, wegen einer einzelnen weiteren Erpressung oder verlangten Entwürdigung nun plötzlich das zu tun, was man wegen so vieler anderer nicht tat, Widerstand zu leisten. Dies ist eben jener Gifttropfen, von dem Clausewitz spricht, die zuerst begangene Charakterlosigkeit, die sich selbst immer weiter steigern muss und die allmählich als schlimmstes Erbe jeden zukünftigen Entschluss belastet. Sie kann zum furchtbaren Bleigewicht werden, das ein Volk dann kaum mehr abzuschütteln vermag, sondern von dem es endgültig hinuntergezogen wird in das Dasein einer Sklavenrasse. So wechselten auch in Deutschland Entwaffnungs- und Versklavungsedikte, politische Wehrlosmachung und wirtschaftliche Ausplünderung einander ab, um endlich moralisch jenen Geist zu erzeugen, der im Daues-Gutachten ein Glück und im Vertrag von Locarno einen Erfolg zu sehen vermag. Man kann dann freilich von einer höheren Warte aus betrachtet von einem einzigen Glück in diesem Jammer reden. Dem Glück, dass man wohl Menschen betören, den Himmel aber nicht bestechen konnte. Denn dessen Segen blieb aus. Not und Sorge sind seitdem die ständigen Begleiter unseres Volkes geworden und unser einziger treuer Verbündeter ist das Elend. Das Schicksal hat auch in diesem Falle keine Ausnahme gemacht, sondern uns gegeben, was wir verdienten. Da wir die Ehre nicht mehr zu schätzen wissen, lehrt es uns wenigstens die Freiheit am Brote würdigen. Nach Brot haben die Menschen nun schon zu rufen gelernt, um Freiheit aber werden sie eines Tages noch beten. So bitter und so ersichtlich der Zusammenbruch unseres Volkes in den Jahren nach 1918 auch war, so entschlossen hatte man gerade in dieser Zeit jeden auf das Heftigste verfolgt, der sich unterstand, das, was später immer eingetroffen ist, schon damals zu prophezeien. So erbärmlich schlecht die Leitung unseres Volkes gewesen ist, so eingebildet war sie auch, und besonders dann, wenn es sich um Abtun unliebsamer, weil unangenehmer Warner handelte. Da konnte man es, und man kann es auch heute noch erleben, dass sich die größten parlamentarischen Strohköpfe, wirkliche Gevatter, Sattelmeister und Handschuhmacher, nicht bloß dem Berufe nach, was gar nichts sagen würde, plötzlich auf das Piedestal des Staatsmannes emporhoben, um von dort herunter dann die kleinen Sterblichen abzukanzeln. Es tat und tut dabei gar nichts zur Sache, dass ein solcher Staatsmann zumeist schon im 6. Monat seiner Kunst als der windigste Murkser von Spott und Hohn der ganzen übrigen Welt um Halt entlarvt ist, weder ein noch Ausweis und den untrüglichen Beweis für seine vollständige Unfähigkeit schlagend erbracht hat. Nein, das tut gar nichts zur Sache, im Gegenteil. Je mehr es den parlamentarischen Staatsmännern dieser Republik an wirklichen Leistungen gebricht, umso wütender verfolgen sie dafür diejenigen, die Leistungen von ihnen erwarten, die das Versagen ihrer bisherigen Tätigkeiten festzustellen sich erfrechen und den Misserfolg ihrer künftigen vorauszusagen. Nagelt man aber einen solchen parlamentarischen Ehrenmann einmal endgültig fest und kann der Staatskünstler dann wirklich den Zusammenbruch seiner Tätigkeit und ihrer Ergebnisse nicht mehr wegleugnen, dann finden sie tausend und abertausend Gründe der Entschuldigung für ihre Nichterfolge und wollen nur einen einzigen nicht zugeben, dass sie selbst der Hauptgrund alles Übels sind. Spätestens im Winter 1922/23 hätte man allgemein verstehen müssen, dass sich Frankreich auch nach dem Friedensschluss mit eiserner Konsequenz bemühe, sein ihm ursprünglich vorschwebendes Kriegsziel doch noch zu erreichen. Denn niemand wird wohl glauben, dass Frankreich im entscheidendsten Ringen seiner Geschichte 4,5 Jahre lang das an sich nicht zu reiche Blut seines Volkes einsetzte, nur um später die vorher angerichteten Schäden durch Reparationen wieder vergütet zu erhalten. Selbst Elsass-Lothringen allein würde noch nicht die Energie der französischen Kriegsführung erklären, wenn es sich nicht dabei um einen Teil des wirklich großen politischen Zukunftsprogramms der französischen Außenpolitik gehandelt hätte. Dieses Ziel aber heißt Auflösung Deutschland in ein Gemengsel von Kleinstaaten. Dafür hat das chauvinistische Frankreich gekämpft, wobei es allerdings sein Volk in Wahrheit als Landsknechte dem internationalen Weltjuden verkaufte. Dieses französische Kriegsziel wäre auch schon durch den Krieg an sich zu erreichen gewesen, wenn, wie man anfangs zu Paris hoffte, der Kampf sich auf deutschem Boden abgespielt hätte. Man stelle sich vor, dass die blutigen Schlachten des Weltkrieges nicht an der Somme, in Flandern, im Artois, vor Warschau, Nizhny Nowgorod, Kowno, Riga und wo sonst überall noch stattgefunden hätten, sondern in Deutschland, an der Ruhr, am Main, an der Elbe, vor Hannover, Leipzig, Nürnberg und so weiter. Und man wird wohl zustimmen müssen, dass die Möglichkeit einer Zertrümmerung Deutschlands gegeben gewesen wäre. Es ist sehr fraglich, ob unser junger, föderativer Staat 4,5 Jahre lang die gleiche Belastungsprobe ausgehalten hätte, wie das seit Jahrhunderten stramm zentralisierte und nur nach dem unumstrittenen Mittelpunkt Paris sehende Frankreich. Dass dieses gewaltigste Völkerringen sich außerhalb der Grenzen unseres Vaterlandes abrollte, war nicht nur das unsterbliche Verdienst des einzigen alten Heeres, sondern auch das größte Glück für die deutsche Zukunft. Es ist meine felsenfeste, mich manchmal fast beklemmende innere Überzeugung, dass es im anderen Falle heute schon längst kein deutsches Reich, sondern nur mehr deutsche Staaten gäbe. Dies ist auch der einzige Grund, warum das Blut unserer gefallenen Freunde und Brüder wenigstens nicht ganz umsonst geflossen ist. So kam alles anders. Wohl brach Deutschland im November 1918 blitzschnell zusammen. Allein als die Katastrophe in der Heimat eintrat, standen die Armeen des Feldheeres noch tief in feindlichen Landen. Die erste Sorge Frankreichs war damals nicht Deutschlands Auflösung, sondern vielmehr die, wie bringt man die deutschen Armeen möglichst schnell aus Frankreich und Belgien hinaus? Und so war für die Pariser Staatsleitung die erste Aufgabe zur Beendigung des Weltkrieges, die deutschen Armeen zu entwaffnen und wenn möglich zunächst nach Deutschland zurückzudrängen. Und erst in zweiter Linie konnte man sich der Erfüllung des ursprünglichen und eigentlichen Kriegszieles widmen. Allerdings war Frankreich darin bereits gelähmt. In England war mit der Vernichtung Deutschlands als Kolonial- und Handelsmacht und dessen Herunterdrückung in den Rang eines Staates zweiter Klasse der Krieg wirklich siegreich beendet. Ein Interesse an der restlosen Ausmerzung des deutschen Staates besaß man nicht nur nicht, sondern man hatte sogar allen Grund, einen Rivalen gegen Frankreich in Europa für die Zukunft zu wünschen. So musste die französische Politik erst in entschlossener Friedensarbeit fortsetzen, was der Krieg angebahnt hatte, und Clemenceaus Ausspruch, dass für ihn auch der Friede nur die Fortsetzung des Krieges sei, bekam eine erhöhte Bedeutung. Dauernd, bei jedem möglichen Anlass, musste man das Reichsgefüge erschüttern. Durch die Auferlegung immer neuer Entwaffnungsnoten einerseits und durch die hierdurch ermöglichte wirtschaftliche Auspressung andererseits hoffte man in Paris, das Reichsgefüge langsam lockern zu können. Je mehr die nationale Ehre in Deutschland abstarb, umso eher konnten der wirtschaftliche Druck und die ewige Not zu politisch destruktiven Wirkungen führen. Eine solche Politik politischer Unterdrückung und wirtschaftlicher Ausplünderung, 10 und 20 Jahre durchgeführt, muss allmählich selbst den besten Staatskörper ruinieren und unter Umständen auflösen. Damit aber ist das französische Kriegsziel dann endgültig erreicht. Dies musste man im Winter 1922/23 doch schon längst als Frankreichs Absicht erkannt haben. Damit blieben aber nur 2 Möglichkeiten übrig. Man durfte hoffen, entweder den französischen Willen an der Zähigkeit des deutschen Volkskörpers allmählich stumpf zu machen oder endlich einmal zu tun, was noch nicht ausbleiben kann, nämlich bei irgendeinem besonders krassen Fall das Steuer des Reichsschiffes herumzureißen und die Ramme gegen den Feind zu kehren. Dies bedeutet dann allerdings einen Kampf auf Leben und Tod. Und Aussicht zum Leben war nur vorhanden, wenn es vorher gelang,

Aber ebenso klar musste man sich darüber sein, dass selbst die besten Unterhändler wenig Erfolge zu erringen vermögen, solange der Boden, auf dem sie stehen, und der Stuhl, auf dem sie sitzen, nicht der Schildarm ihres Volkes ist. Ein schwaches Schneiderlein kann nicht mit Athleten disputieren. Und ein wehrloser Unterhändler musste noch immer das Schwert des Brennens auf der feindlichen Waagschale dulden, wenn er nicht sein eigenes zum Ausgleich hineinzuwerfen hatte. Oder war es nicht wirklich ein Jammer, die Verhandlungskomödien mit ansehen zu müssen, die seit dem Jahre 1918 immer den jeweiligen Diktaten vorangegangen waren? Dieses entwürdigende Schauspiel, das man der ganzen Welt bot, indem man uns wie zum Hohne zuerst an den Konferenztisch lud, um uns dann längst fertige Entschlüsse und Programme vorzulegen, über die wohl geredet werden durfte, die aber von vornherein als unabänderlich angesehen werden mussten. Freilich, unsere Unterhändler standen kaum in einem einzigen Falle über dem bescheidensten Durchschnitt und rechtfertigten meist nur zu sehr die freche Äußerung Lloyd Georges, der angesichts des ehemaligen Reichsministers Simon Hönig bemerkte, dass die Deutschen nicht verstünden, sich Männer von Geist als Führer und Vertreter zu wählen. Allein selbst Genies hätten angesichts des entschlossenen Machtwillens des Feindlichen und der jammervollen Wehrlosigkeit des eigenen Volkes in jeder Beziehung nur wenig erreichen können. Wer aber im Frühjahr 1923 die Ruhrbesetzung Frankreichs zum Anlass einer Wiederherstellung militärischer Machtmittel nehmen wollte, der musste zunächst der Nation die geistigen Waffen geben, die Willenskraft stärken und die Zersetzer dieser wertvollsten nationalen Stärke vernichten. So wie es sich im Jahre 1918 blutig gerecht hat, dass man 1914 und 1915 nicht dazu überging, der marxistischen Schlange einmal für immer den Kopf zu zertreten, so musste es sich auch auf das Unseligste rächen, wenn man im Frühjahr 1923 nicht den Anlass wahrnahm, den marxistischen Landesverrätern und Volksmördern endgültig das Handwerk zu legen. Jeder Gedanke eines wirklichen Widerstandes gegen Frankreich war blanker Unsinn, wenn man nicht mit denjenigen Kräften den Kampf ansagte, die 5 Jahre vorher den deutschen Widerstand auf den Schlachtfeldern von innen her gebrochen hatten. Nur bürgerliche Gemüter konnten sich zur unglaublichen Meinung durchringen, dass der Marxismus jetzt vielleicht ein anderer geworden wäre und dass die kanaillösen Führerkreaturen des Jahres 1918, die damals 2 Millionen Tote eiskalt mit Füßen traten, um besser in die verschiedenen Regierungsstühle hineinklettern zu können, jetzt im Jahre 1923 plötzlich dem nationalen Gewissen ihren Tribut zu leisten bereit seien. Ein unglaublicher und wirklich sinnloser Gedanke, die Hoffnung, dass die Landesverräter von einst plötzlich zu Kämpfern für die deutsche Freiheit werden würden. Sie dachten gar nicht daran. So wenig wie eine Hyäne vom Aase lässt, so wenig ein Marxist vom Vaterlandsverrat. Man bleibe mit dem dümmsten Einwand gefälligst weg, dass doch so viele Arbeiter einst auch für Deutschland geblutet hätten. Deutsche Arbeiter, jawohl, aber dann waren es eben keine internationalen Marxisten mehr. Hätte im Jahre 1914 die deutsche Arbeiterschaft in ihrer inneren Einstellung nach noch aus Marxisten bestanden, so wäre der Krieg nach 3 Wochen zu Ende gewesen. Deutschland wäre zusammengebrochen, ehe der erste Soldat seinen Fuß nur über die Grenze gesetzt hätte. Nein, dass damals das deutsche Volk noch kämpfte, bewies, dass der marxistische Irrwahn sich noch nicht bis zur letzten Tiefe einzufressen vermocht hatte. In dem Maße aber, in dem im Laufe des Krieges der deutsche Arbeiter und der deutsche Soldat wieder in die Hand der marxistischen Führer zurückkehrte, in eben dem Maße ging er dem Vaterland verloren. Hätte man zu Kriegsbeginn und während des Krieges einmal 12.000 oder 15.000 dieser hebräischen Volksverderber so unter Giftgas gehalten, wie Hunderttausende unserer allerbesten deutschen Arbeiter aus allen Schichten und Berufen es im Felde erdulden mussten, dann wäre das Millionenopfer der Front nicht vergeblich gewesen. Im Gegenteil, 12.000 Schurken zur rechten Zeit beseitigt, hätte vielleicht 1 Million ordentlicher, für die Zukunft wertvoller Deutscher das Leben gerettet. Doch es gehörte eben auch zur bürgerlichen Staatskunst, ohne mit der Wimper zu zucken, Millionen auf dem Schlachtfeld zum dem blutigen Ende auszuliefern, aber 10.000 oder 12.000 Volksverräter, Schieber, Wucherer und Betrüger als kostbares nationales Heiligtum anzusehen und damit deren Unantastbarkeit offen zu proklamieren. Man weiß ja nicht, was in dieser bürgerlichen Welt größer ist, die Trottelhaftigkeit, die Schwäche und Feigheit oder die durch und durch verlumpte Gesinnung. Es ist wirklich eine vom Schicksal zum Untergang bestimmte Klasse, die nur leider ein ganzes Volk mit sich in den Abgrund reißt. Vor der ganz gleichen Situation wie 1918 stand man aber im Jahre 1923. Ganz gleich zu welcher Art von Widerstand man sich entschloss, immer war die erste Voraussetzung die Ausscheidung des marxistischen Giftes aus unserem Volkskörper. Und es war meiner Überzeugung nach damals die allererste Aufgabe einer wirklich nationalen Regierung, die Kräfte zu suchen und zu finden, die entschlossen waren, dem Marxismus den Vernichtungskrieg anzusagen und diesen Kräften dann freie Bahn zu lassen. Es war ihre Pflicht, nicht den Blödsinn von Ruhe und Ordnung anzubeten in einem Augenblick, da der äußere Feind dem Vaterlande den vernichtendsten Hieb zufügte und im Innern der Verrat an jener Straßenecke lauerte. Nein, eine wirklich nationale Regierung musste damals die Unordnung und die Unruhe wünschen, wenn nur unter ihren Wirren endlich eine prinzipielle Abrechnung mit den marxistischen Todfeinden unseres Volkes möglich wurde und stattfand. Unterließ man dies, dann war jeder Gedanke an einen Widerstand, ganz gleich welcher Art, purer Wahnsinn. Solch eine Abrechnung von wirklicher, weltgeschichtlicher Größe findet allerdings nicht statt nach dem Schema irgendeines Geheimrates oder einer alten ausgetrockneten Ministerseele, sondern nach den ewigen Gesetzen des Lebens auf dieser Erde, die Kampf um dieses Leben sind und Kampf bleiben. Man musste sich vergegenwärtigen, dass aus den blutigsten Bürgerkriegen häufig ein stahlharter, gesunder Volkskörper erwuchs, während aus künstlich gehegten Friedenszuständen öfter als einmal die Fäulnis zum Himmel emporstank. Völkerschicksale wendet man nicht mit Glaseehandschuhen. So musste man im Jahre 1923 mit brutalsten Griffe zulassen, um der Natter habhaft zu werden, die an unserem Volkskörper fraßen. Gelang dies, dann erst hatte die Vorbereitung eines aktiven Widerstandes Sinn. Ich habe mir damals oft und oft die Kehle heiser geredet und habe versucht, wenigstens den sogenannten nationalen Kreisen klarzumachen, was diesmal auf dem Spiele stehe und dass bei gleichen Fehlern wie im Jahre 1914 und den folgenden Jahren zwangsläufig auch wieder ein Ende kommen würde wie 1918. Ich habe sie immer und immer wieder gebeten, dem Schicksal freien Lauf zu lassen und unserer Bewegung die Möglichkeit einer Auseinandersetzung mit dem Marxismus zu geben, aber ich predigte auf taube Ohren. Sie verstanden es alle besser, einschließlich der Chefs der Wehrmacht, bis sie endlich vor der erbärmlichsten Kapitulation aller Zeiten standen. Damals wurde ich mir bis ins Innerste bewusst, dass das deutsche Bürgertum am Ende seiner Mission steht und zu keiner weiteren Aufgabe mehr berufen ist. Damals sah ich, wie alle diese Parteien nur mehr aus Konkurrenzneid sich mit dem Marxismus zankten, ohne ihn überhaupt noch ernstlich vernichten zu wollen. Sie hatten sich innerlich alle mit der Zerstörung des Vaterlandes längst abgefunden, und was sie bewegte, war einzig die große Sorge, selbst am Leichenschmaus teilnehmen zu dürfen. Nur dafür kämpften sie noch. In dieser Zeit, ich gestehe es offen, fasste ich die tiefste Bewunderung für den großen Mann südlich der Alpen, der in heißer Liebe zu seinem Volk mit den inneren Feinden Italiens nicht paktierte, sondern ihre Vernichtung auf allen Wegen und mit allen Mitteln erstrebte. Was Mussolini unter die Großen dieser Erde einreihen wird, ist die Entschlossenheit, Italien nicht mit dem Marxismus zu teilen, sondern indem er dem Internationalismus der Vernichtung preisgab, das Vaterland vor ihm zu retten. Wie jämmerlich zwergenhaft erschienen dagegen unsere Deutsch-Auch-Staatsmänner und wie muss einen der Ekel würgen, wenn diese Nullen mit ungezogenster Eingebildetheit sich unterstehen, den tausendmal größeren zu kritisieren und wie schmerzhaft ist es zu denken, dass dies in einem Lande geschieht, das vor kaum einem halben Jahrhundert noch einen Bismarck seinen Führer nennen durfte. Mit dieser Einstellung des Bürgertums und Schonung des Marxismus war aber 1923 das Schicksal jedes aktiven Ruhrwiderstandes von vornherein entschieden. Gegen Frankreich kämpfen zu wollen mit dem Todfeind in den eigenen Reihen war heller Blödsinn. Was man dann noch machte, konnte höchstens Spiegelfechterei sein, aufgeführt, um das nationalistische Element in Deutschland etwas zu befriedigen, die kochende Volksseele zu beruhigen oder in Wirklichkeit zu düpieren. Hätten sie ernstlich an das geglaubt, was sie taten, so hätten sie doch erkennen müssen,